Hallo und herzlich willkommen zu Wir hören Stimmen. Ich bin Stefan und begrüße euch zu einer neuen Folge. Der Podcast, den ich euch heute vorstellen möchte, heißt Nerdvana. Der Name kommt aus der Fernsehserie Big Bang Theory. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Und ja, der Name ist Programm, denn dieser Podcast bietet alles, was das Nerdherz begehrt. Die sind schon relativ lange unterwegs, schon seit 2010, und ich frage mich ehrlich gesagt, wie ich das all die Zeit nicht mitbekommen konnte, weil das, ja, der ist super. Und irgendwie ist der mir komplett unterm Radar geblieben. Ich habe den überhaupt nur mitbekommen, weil die tatsächlich einen meiner eigenen Podcasts dort besprochen haben und mich darauf hingewiesen haben. Und ich habe angefangen, das zu hören und war völlig geflasht. Nerdvana indeed. So, was heißt das? Worum geht's da? Ich sage erstmal wer. Also, es handelt sich um ein Team. Der Kern des Ganzen sind zwei Brüder, Wolfgang und Stefan, und die haben dann dazu noch ein paar Dauer und ein paar eher wechselnde Gäste, die das ganze Team bereichern und ihre Perspektiven mit einbringen. Und so machen die also in relativ stabiler und doch wechselnder Besetzung bestreiten die ihre Folgen, bisher 45 an der Zahl. So, was passiert da? Die nehmen sich Kulturgüter aller Art vor, also Bücher, Filme, Comics, Fernsehserien, Computerspiele, was das Nerdherz begehrt, und sprechen das eben in sehr nerdiger Art und Weise durch. Und da ist ja jetzt genau die Frage, was heißt das denn? Was sind denn quasi nerdige Kulturgüter und wie bespricht man die nerdig? Und da haben sie sich tatsächlich in ihrer ersten Folge Gedanken drüber gemacht, was ist denn das eigentlich, ein Nerd? Und kommen zum Schluss, dass es sich dabei um eine Person handelt, die im Gegensatz zu den anderen Leuten nie den Satz sagt, na, dafür bin ich zu alt, sondern die also ein Interesse an bestimmten Dingen, die vielleicht sonst nur Kindern irgendwie zugeschrieben werden, wie, weiß ich nicht, Comics oder sowas, dieses Interesse aufrechterhalten. Ich glaube, da seid ihr auf der richtigen Spur, meine Lieben, aber ich möchte das noch ein bisschen erweitern. Ich glaube, was den Nerd tatsächlich ausmacht, ist nicht einfach nur das Interesse, sondern ist die Begeisterungsfähigkeit und die Faszination. Und jemand, der an Fernsehserien interessiert ist, der investiert Zeit. Und zwar genauso viel, wie er braucht, um die Fernsehserien zu gucken. Und nicht mehr. Und ein Serien-Nerd, der guckt die Serien nicht einfach nur, sondern der treibt sich in irgendwelchen Foren rum und spekuliert, was wohl in der nächsten Staffel passieren könnte. Und recherchiert nach, wo haben denn die Schauspieler noch mitgespielt. Und guckt nach News und Interviews mit den Regisseuren und was weiß ich. Also da ist eine Faszination und eine Begeisterung für das Thema vorhanden, die dazu führt, dass da also deutlich mehr als einfach nur Interesse am fertigen Produkt, sondern an dem ganzen Drumrum und an der kulturellen Eingebettetheit des Ganzen da ist. So, und genau so gehen die Jungs auch vor. Und ich bringe euch hier mal ein paar Beispiele, wie gut das dann als Endergebnis für den Hörer und die Hörerin ins Ohr kommt. Und zwar fange ich mal mit einer Sache an, die ich jetzt wiederum faszinierend finde, nämlich die Fähigkeit, ohne zu spoilern, Inhalte von zum Beispiel Büchern, Filmen, Serien etc. so zusammenzufassen, dass sie trotzdem ziemlich umfänglich und auch tiefgehend interpretieren können, aber bei dieser Zusammenfassung nicht gespoilert haben. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist ganz schön schwierig, und das kriegen die Jungs wunderbar hin. Ich bringe euch hier mal ein Beispiel, das ist eine Zusammenfassung einer ganzen Fernsehserie, nämlich von Black Mirror von der BBC. Die Serie behandelt Zukunftsszenarien, die teilweise weiter, teilweise in unmittelbarer Zukunft stattfinden und die immer, würde ich jetzt mal sagen, zum Thema haben, so eine Technologie, die entweder konsequent weitergedacht wird oder es wird sich was Neues einfallen lassen, was in Zukunft quasi technologisch unseren Alltag so beeinflussen könnte. Und es macht eigentlich jedes Mal, ich würde jetzt nicht sagen, ein Horrorszenario immer auf, aber zumindest so ein Blick in die Zukunft, der nicht so unbedingt wünschenswert ist. So, und jetzt hören wir uns nochmal an, wie dann die Interpretationen aussehen, also was für ein Tiefgang die da durchaus entwickeln können. Wir bleiben bei Black Mirror, da ist jetzt natürlich so ein ganz kleines bisschen Spoiler mit dabei, aber nicht wirklich. Also sie weiß ja am Anfang, hat gar keine Ahnung und wird eigentlich für was bestraft, für dass sie kein Gefühl hat in dem Moment. Es ist zwar dann schon, ja, wie du gesagt hast, Wolfgang, eine Bestrafung in der Art von, ihr wird das angetan, was sie angetan hat, aber ich bin eigentlich immer der Meinung, dass man kann nur jemanden bestrafen, der sich auch selber bewusst ist, dass er das überhaupt gemacht hat. Du kannst zum Beispiel niemanden bestrafen, der einen Gedächtnisschwund hat und nicht mehr weiß, ob er jetzt jemanden umgebracht hat oder so. Den kannst du zwar noch wegsperren, aber ich meine, du kannst ja dem gegenüber nicht argumentieren, weil er sagt ja, ich weiß doch davon nichts. Ich meine, es kann auch in einem, sagen wir mal, demokratischen Staat eigentlich nur den einen Weg geben, dass immer versucht wird, jemanden zu rehabilitieren. Ne? Ja, also da sieht man, da kommt tatsächlich irgendwie Tiefe bei rum. Ich bringe noch ein anderes Beispiel, da geht es um einen Comic, nämlich einen Comic, der heißt Der Marsch der Krabben und es geht um so eine Revolution in einer Krabbengesellschaft und was mit dieser Krabbengesellschaft passiert, als die alle auf einmal nicht mehr nur in eine Richtung krabbeln können, sondern in verschiedene Richtungen und die Richtung wechseln können. Also sie haben bisher, nachdem sie sich ja unter nur sehr erschwerten Bedingungen überhaupt getroffen haben und sich paaren konnten, nämlich indem sich ein männliches und ein weibliches Exemplar zufällig auf ihrer Achse getroffen haben, haben die sich sehr, sehr langsam weiterentwickelt oder sehr langsam fortgepflanzt. Und da sie jetzt plötzlich alle Möglichkeiten haben, ist natürlich auch so evolutionär, da ändert sich einiges. Jetzt sind sie gezwungen, da so Paarungsrituale zu machen, weil sie sich ja selber treffen können und sich selber das aussuchen können. Gibt's eine sehr schöne Szene, als zwei Störche das beobachten, als sich da zwei Krabben in so einem Art Annäherungsversuch, also verbal quasi so versuchen und die zwei Störche sich da so unterhalten und der eine zum anderen sagt so, hey, die stellen sich aber auch saublöd an. Dann meint der andere, sag mal, die haben jetzt ein paar Millionen Jahre quasi null Erfahrung gesammelt, die können das jetzt nicht so von heute auf morgen. Ja, das ist schon witzig, wenn man das so zuguckt. Die kommentieren das so aus dem Off und das ist großartig gemacht. Es hat auch wieder einen tieferen Sinn. Also alles ist irgendwie so als Metapher gedacht und auch auf die Menschheit quasi umsetzbar und das macht das Comic so interessant. Ja, und ihr merkt, ne, die haben Spaß an den Dingen, da kommt irgendwie Begeisterung und Faszination bei rum und das ohne dabei unkritisch zu sein, ja, also die zerreißen auch durchaus mal einen Film, wenn er ihren Ansprüchen nicht genügt. Aber diese Form von Faszination und Liebe zur Sache, die trieft den Jungs aus allen Poren und das hört man und das macht unheimlich Freude und Spaß, das Ganze zu hören und dementsprechend muss ich meine eigene Begeisterung und Faszination für diesen Podcast hier, Nerdwana, einmal auch nicht mit meinen eigenen Worten ausdrücken, sondern mit der Begeisterungsfähigkeit und Faszination der Macher. Sehr großartig begeistert. Sehr schön. Faszination auch. Das ist ganz interessant. Ja. Ein unglaublich faszinierenden Aspekt davon. Sehr interessant. Das finde ich schon sehr interessant. Mhm. Das fasziniert mich sehr gut. Faszinierend und schon auch sehr interessant. Bin ich sehr fasziniert von. Das finde ich gut. Ja, ich finde es auch gut. Euch viel Spaß beim Hören. Tschüss.